Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie wieder mit einem spannenden Magazin rund um die Funktechnik. Heute ist es die Ausgabe Nummer 453, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cordy Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die Sendung mit der Maus ist seit Jahrzehnten eine bei Jung und Alt beliebte Sendung mit Lach- und Sachgeschichten, in der vor allem Erklärvideos für Kinder im Mittelpunkt stehen. Beim diesjährigen Aktionstag Türen auf mit der Maus am 3. Oktober war auch der DARC wieder mit von der Partie. Wir berichten von einer interessanten Funkaktion für Kinder und Jugendliche in Hamburg-Bramfeld. Aber erstmal zum geistigen Aufwärmen sozusagen ein toller Disco-Track aus den Beständen unseres Musikspezialisten Bernie, Delta Lima 6 X-Ray Bravo aus Hamburg. Hier sind Italo Connection und Flash in the Night. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Radio DARC hat neuen Sendepartner in Sachsen. Neue Plattform für digitale Betriebsarten. Mitwirkende für das CQGMA-Projekt gesucht und Termine im Radiomuseum Hilden. Radio DARC hat einen neuen Sendepartner in Sachsen. Seit dem 4. Oktober übernimmt Radio Z immer mittwochs 18 bis 19 Uhr die Aussendung des Programms von Radio DARC auf DAB Plus in der Sendefolge des Rundfunkkombinats in Sachsen. Radio Z aus Zittau ist gemeinsam mit Colo Radio aus Dresden in Ostsachsen über die Sendestellen Löbau und Dresden auf dem lokalen DAB-Mux im Kanal 7a zu empfangen. Weiterhin verfügt Radio Z über zwei Sendeplätze auf dem landesweiten DAB-Mux für Sachsen im Kanal 12a. Hier hat das Team von Radio Z die Übernahme von Radio DARC platziert, wofür wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Radiomachern aus Zittau bedanken. Somit können Sie Radio DARC seit dem 4. Oktober 2023 nun in ganz Sachsen immer mittwochs 18 bis 19 Uhr auf DAB Plus Kanal 12a empfangen. Über die Sendestellen Löbau mit 6,3 Kilowatt sowie Dresden, Leipzig, Chemnitz und Schöneck mit je 10 Kilowatt. Es ist damit zu rechnen, dass auch angrenzende Regionen von Thüringen und Nordbayern diese DAB-Sender empfangen können, dazu auch das benachbarte Tschechien. Auf der Webseite fmscan.org sind für diese DAB-Plus-Kanäle auch technische Daten und Ausbreitungsprognosen hinterlegt. Allzeit guten Empfang mit 5.9++. Insbesondere im Bereich der digitalen Sprachübertragung ist seit Jahren ein verstärktes Interesse der Funkamateure zu erkennen. Dies eröffnet ein sehr großes Feld für Experimente und daraus resultierende Verfahren. Eine neue Ham Group des DARC e.V. trägt dieser Entwicklung Rechnung und vernetzt die Mitglieder untereinander. Die Ham Group Codierung befasst sich mit den Themengebieten der Kanal- und der Quellenkodierung sowie deren Anwendung in digitalen Betriebsarten des Amateurfunks. Der moderne Funkamateur verwendet zunehmend digitale Betriebsarten, um sein Hobby auszuüben. Jede digitale Übertragung, wie beispielsweise FT8 oder M17, erfordert eine Quellenkodierung zur Darstellung der zu übertragenen Informationen. Die Herausforderung besteht darin, eine möglichst kompakte Darstellung der Informationen zu finden, um Bandbreite zu sparen. Hier finden häufig sogenannte Kompressionsverfahren Anwendung. Vom einfachen Variocode bei PSK31 für Fernschreiben bis zu komplexeren modellbasierten Codierungen wie Codec 2 bei M17. Im Bereich der digitalen Sprachübertragung gibt es sogar Codecs auf Basis von neuronalen Netzen. Zusätzlich kann eine Kanalkodierung hinzugefügt werden, um Fehler zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren, sowie den Empfänger bei der Synchronisation und Entzerrung des Empfangssignals zu unterstützen. Durch geschickte, kanalangepasste Anwendung der Kanalkodierung kann eine digitale Übertragung deutlich zuverlässiger gestaltet bzw. in manchen Fällen erst ermöglicht werden. Wenn wir Ihr Interesse an dieser neuen Ham Group geweckt haben, dann tauschen Sie sich über die DARC-Chatgruppe matrix.to aus. Moderiert wird der Online-Treff von Felix Schäfer, Delta Delta 8 Sierra Foxtrot und Michael Schwenkert, Delta Lima 2 Mike Hotel Bravo. Weitere Informationen zu den Ham Groups sind auf der DARC-Webseite abrufbar. Der DARC übernahm am 17. Juni das CQGMA-Projekt von Mario Fietz, Delta Lima 4 Mike Foxtrot Mike. Eine Übergabe des Source Codes und der Umzug auf die Server des Vereins werden zurzeit durch die ehrenamtliche IT-Stabsstelle des DARC umgesetzt. Um den reibungslosen Betrieb der Anwendung in der Zukunft sicherzustellen, sucht der DARC zusätzlich engagierte Mitwirkende, die bereit sind, mit anzupacken. Als Hauptaufgabe liegt die Bearbeitung von Supportanfragen im Ticketsystem. Dabei handelt es sich in der Regel um Fragen wie: Ich habe mein Passwort vergessen, was nun? Es ist nicht erforderlich, rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Vielmehr strebt der DARC danach, ein großes und diversifiziertes Team aufzubauen, das in der Stabsstelle IT direkt dem Vorstand unterstellt ist. Wir freuen uns darauf, talentierte Personen zu finden, die das CQGMA-Projekt unterstützen und den Amateurfunkbetrieb vorantreiben möchten, sagt dazu DARC-Vorstandsmitglied Ronny Jerke, Delta Golf 2 Romeo Oscar November. Indem wir eine breit aufgestellte Gruppe von Mitwirkenden zusammenbringen, können wir sicherstellen, dass Supportanfragen schnell und effizient bearbeitet werden, so Delta Golf 2 Romeo Oscar November weiter. Interessierte können sich direkt beim DARC per E-Mail melden, um weitere Informationen zu erhalten und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zu bekunden. Der DARC begrüßt alle, die ein Interesse am Outdoor-Funk haben und sich aktiv einbringen möchten. Gemeinsam wird das Team dazu beitragen, das CQGMA-Projekt erfolgreich zum Wohle der Amateurfunkgemeinschaft weiterzuführen. Beim DARC-Ortsverband Hilden finden regelmäßig Veranstaltungen im Radiomuseum QQTech in der Forststraße 73 in 40721 Hilden statt. Das Museum zeigt alte Schätze aus der Radio- und Fernsehzeit. Dort sind auch die Funkamateure des Ortsverbandes Hilden vertreten. Die nächste Veranstaltung ist am 21. Oktober. Um 14 Uhr hält Uwe Kraus, Delta Juliet 8, Delta Whiskey, einen Vortrag zum Thema 50 Jahre Farbfernsehen in Europa. Interessenten erwartet im Radiomuseum Hilden an diesem Tag ein spannender Einblick in die Technikgeschichte des Fernsehens. Darüber berichtet Helmut Lübecke, Delta Charlie 3, Juliet Delta. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Von den goldenen Tagen des Radios können wir nun mit unserem nächsten Musikwunsch träumen. Und der kommt ebenfalls von Bernie, Delta Lima 6 X-Ray Bravo aus Hamburg. Es ist ein wirklich schöner Rockklassiker von Nazareth und der heißt... Dream on, though it's hard to tell, though you're fooling yourself, dream on. Dream on. Dream on, though it's hard to Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Künstliche Intelligenz soll jetzt Steuersünder entlarven. Die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service, IRS, hat angekündigt in der Washington Post, dass sie KI-Software einsetzen wird, um wohlhabende Einzelpersonen und Unternehmen zu enttarnen, die Steuern hinterziehen. Eigentlich ja ein uralter Hut. Das IRS ist noch weit aggressiver als die deutschen Steuerbehörden. Wer einen amerikanischen Pass hat, ist davor nirgends in der Welt sicher. Und Al Capone hat man seinerzeit auch nicht wegen seiner Verbrechen, sondern wegen der nicht gezahlten Steuern hinter Gitter gekriegt. Trotzdem war bisher die Devise, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Es war einfach vom Personal her gar nicht möglich, bei großen Firmenkonstrukten dahinter zu schauen und alles durchzurechnen. Das ist nun vorbei, es geht jetzt rund. Bis Ende September will die IRS bereits Ermittlungen gegen 75 der größten Personengesellschaften in den USA einleiten. Unter anderem Hedgefonds, Immobilieninvestmentgesellschaften, börsennotierte Personengesellschaften und große Anwaltskanzleien. Die Prüfungen werden also hauptsächlich erstmal bei Steuerzahlern mit einem Einkommen von mehr als 1 Million US-Dollar durchgeführt, die mehr als 250.000 US-Dollar an Steuern schulden. Ebenso werden die Bilanzen von Personengesellschaften mit einem Vermögen von mehr als 10 Millionen US-Dollar mit solchen Mitteln auf Plausibilität geprüft werden. Diese KI-Software, das ist dann natürlich nicht ChatGPT, sondern das ist eine spezielle Software der Steuerbehörde, die auf den Prüfverfahren beruht, die sie auch bisher schon verwendet hat. Da ist natürlich auch viel Erfahrung dabei. Es gibt zum Beispiel einfach statistisch eine bestimmte Verteilung von Zahlenwerten in Buchungen. Wenn da jemand dran rumfrisiert, dann stimmt diese Statistik nicht mehr. Da wird dann relativ schnell Alarm geschlagen, hier stimmt was nicht. Das Ganze dann aber wirklich konkret durchzugehen. Das kann dann so ein Hochleistungscomputer und das bringt dann vermutlich sogar mehr ein als unsere Liechtensteiner Steuer-CDs. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio, your favorite station. Bye. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Macht das nicht gerne. Türen öffnen, die sonst verschlossen sind, um etwas Unbekanntes zu entdecken. Genau diese Möglichkeit bot wieder der Aktionstag Türen auf mit der Maus am Dienstag, dem 3. Oktober. Die Sendung mit der Maus ist seit Jahrzehnten eine bei Jung und Alt beliebte Sendung mit Lach- und Sachgeschichten, in der vor allem Erklärvideos für Kinder im Mittelpunkt stehen. Unter dem diesjährigen Motto »Wertvolle Schätze« sollen junge Menschen die Faszination von Dingen erleben können, die im Alltag nicht so offensichtlich sind. Mit dabei war auch wieder der Deutsche Amateur-Radio-Club und hier bei den Funkamateuren gab es durchaus so manchen Schatz zu entdecken. In der Hamburger Stadtteilschule Bramfeld hatte der hier ansässige DARC-Ortsverband eine Funkstation aufgebaut. Der Neubau wurde für den Aktionstag von der Schulleitung komplett zur Verfügung gestellt, ebenso das Schulgelände draußen. Unser Mitarbeiter Uli Fenner, Delta Lima 2 Echo Papa, hat mit einigen der jungen Besucher mal gesprochen und sie nach ihren Eindrücken zum Tag mit der Maus befragt. Moin, ich bin Mick und ich komme aus Hamburg. Ich bin Tom und komme auch aus Hamburg. Hallo, da habe ich ja gerade zwei richtige junge Leute hier vorm Mikrofon, die sich über den 3. Oktober freuen. Sonne ist wieder rausgekommen und die vermutlich auch etwas über die Sendung des Westdeutschen Rundfunks im Kinderkanal am Sonntag um 11 Uhr wissen. Was ist denn das für eine Sendung, die da läuft? Es läuft die Sendung mit der Maus. Schaust du die Sendung ab und zu mal? Manchmal, aber nicht oft. Ich habe die Sendung auch mal früher jeden Sonntag geguckt. Was sagt denn der Maustag des Westdeutschen Rundfunks euch? Das ist ein Tag, wo man neue Sachen ausprobieren kann und auch neue Sachen erfährt, wie zum Beispiel Morsecode zu arbeiten und zu funken, ja. Am Maustag kann man auch rausfinden, wie man Satellitenfunk macht, man kann eine Fuchsjagd machen, man kann Morsecode lernen, man kann Sachen von Reinhard und seiner Mondstation erfahren und funken. Habt ihr schon eine Beziehung zum Amateurfunk? Ja, wir haben es einmal ausprobiert. Ja, ich hatte es schon etwas länger. Ich war mit meinem Vater auf dem Field Day mit seinem Verein. Und da habe ich auch mal gefunkt und ein QSO gehabt. Was begeistert euch denn am Amateurfunk? Ich finde es cool, dass man so viele verschiedene Leute kennenlernen kann. Und dass man einfach mit einem Stück Draht zum Beispiel mit jemandem aus Kasachstan reden kann. Oder aus Russland oder anderen Ländern. Geht mir genauso. Warum ist es eigentlich schön, an einer eigenen Station selber etwas machen zu dürfen? Man sitzt da halt an diesen ganzen Maschinen und dann für eine kurze Zeit fühlt man sich so, ich bin hier der Chef. Und dann hat man auch Spaß, halt mit den ganzen Leuten auf der Welt da zu reden und dann mit Freude diese Karten zu empfangen. Warum ist es nicht überall auf der Welt eine Verbindung mit einem Handy möglich? Weil es zum Beispiel nicht überall Empfang gibt oder... Ja, man ist einfach nicht überall zu erreichen. Also man kann nicht überall anklingeln. Es gibt ja überall Mobilfunkstationen, aber in manchen Orten gibt es keine. Und da hat man halt keinen Empfang. Das heißt, wenn du dort den anrufen möchtest und weißt seine Telefonnummer, dann geht das nicht, weil dort kein Empfang möglich ist. Ja, da hattest du recht. Wie sieht es aus, wenn ihr mit einem Schiff auf dem Weltmeer unterwegs seid? Warum könnt ihr denn dort euer Handy nicht benutzen? Weil es ja wie gesagt auch keinen Empfang gibt, aber man kann sich per Seefunk unterhalten. Es gibt ja auf hoher See keine Funkmasten für Handys und deswegen braucht man halt seinen Mast auf dem Schiff. Und dann benutzt man halt Seefunk. Und würdest du als Funkamateur, wenn du jetzt ein Segelschiff hättest und willst mit deiner Familie dort segeln, ihr wollt auf die Kanarischen Inseln fahren, wie würdest du denn auf diesem Wege dorthin Kommunikation machen? Mit deinem Handy? Nee, dann hätte ich mir ein Funkgerät genommen. Ja, bei mir auch so. Warum kann man nicht mit der Forschergruppe in der Antarktis Kontakt aufnehmen? Weil die in der Antarktis auch keinen Empfang haben und weil unser Handy einfach nicht so weit dahin telefonieren kann. Was wäre denn mit der Satellitenanlage, die du heute hier gesehen hast? Könnte man da mit den Leuten sprechen? Ja, man könnte auch funken. Ja, du siehst, dass Amateurfunker viel, viel geforscht haben, seit es überhaupt Funkbetrieb gibt. Warum muss man denn heutzutage weiterhin forschen? Damit die Welt sich einfach evolutioniert, also damit immer mehr herausgefunden werden kann. Haben wir denn noch Sachen, die wir nicht wissen? Ja, Tiere zum Beispiel, die wir noch nicht kennen, oder man weiß auch nicht, ob was auf dem Mars lebt. Das kann man dann über Funksignale rausbekommen. Also ob jemand auf dem Mars lebt, wahrscheinlich ja nicht. Was Neues erforschen ist wichtig, damit die Erde, also die Bewohner der Erde nicht einfach irgendwann aufhören, was zu machen. Und dann wird halt nichts Neues mehr gefunden und das wird auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und wenn man auf der Erde schon alles gefunden hat, dann kann man ja auf einen anderen Planeten gehen. Vielleicht haben da ein paar Aliens auch schon mal Funk erfunden oder so. Dann kann man die anfunken. Habt ihr schon mal bei Radio DRC Beiträge gehört? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht, aber werde ich machen. Ich auch nicht, aber ich werde auch mal reinhören. Warum kann man eigentlich von einem hochgelegenen Standort aus sehr weit funken? Wenn man hingegen in eine Tiefgarage geht, geht das gar nicht. Woran könnte das liegen? Wenn man in der Tiefgarage ist, ist man ja auch unter der Erde und da kommt dann halt kein Empfang ran. Ganz große Klasse, ich bedanke mich und ich wünsche heute weiterhin viel Spaß. Bring me down, can't none. Grüß der Lima 2 Echo Papa in Hamburg-Bramfeld. Befinde mich in der Stadtteilschule und mir gegenüber sitzt ein technikbegeisterter junger Mensch, der sich gerne einmal selbst vorstellen möchte. Ich bin Kimi, bin 11 Jahre alt und wohne in Großhansdorf und finde Amateurfunk toll. Kimi, das freut mich, dass du hier bist. Weißt du, welche Sendung am Sonntag um 11.30 Uhr im Kinderkanal des Fernsehens läuft? Die tolle Sendung mit der Maus, die ich selber gerne gucke. Guckst du die Sendung mit der Maus, dann hast du ja heute sicherlich auch ein ganz wichtiges Datum bei dir im Kalender eingetragen, weswegen du hier bist. 3.10. Ist da ein spezielles Datum beim Westdeutschen Rundfunk? Ja, die Sendung mit der Maus. Heute ist der Maustag. Was sagt dir denn der Maustag vom Westdeutschen Rundfunk? Hier löten wir, suchen Funkfüchse. Welche Beziehung hast du denn zum Amateurfunk? Mein Papa macht gerne Amateurfunk und deswegen bin ich da auch ein bisschen drauf zugekommen und jetzt bin ich hier im Maustag. Das ist ja hochinteressant. Du bist ja schon im Amateurfunk schon fast infiziert von deinem Vater. Ich finde das gut. Was begeistert dich denn am Amateurfunk? Dass man so viele Möglichkeiten hat, dass der Amateurfunk so weit reicht und generell cool ist. Ist es eigentlich schön, an einer eigenen Station selber etwas machen zu dürfen? Ja, ist es. Umso besser die Station, desto mehr Spaß bringt es. Und warum nimmst du dafür kein Handy? Weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Man kann nicht so weit funken und auch nicht so stark, auch nicht mit so vielen. Warum ist denn nicht überall auf der Welt eine Verbindung mit einem eigenen Handy möglich? Weil die Verbindung vom Handy gerade geht und von einem Funkgerät halt einmal um die Erde, sodass man mit dem Funkgerät viel weiterkommt. Man kann einmal zum Mond und zurück, das wäre mit dem Handy niemals möglich. Und wie sieht es aus, wenn du jetzt auf hoher See oder auf der ISS bist? Kannst du da dein Handy auch benutzen? Kommt drauf an, wie das Wasser ist, ob es Unwetter ist, ja, und wie weit du weg bist. Zu Hause und Festland. Warum vom Festland? Du willst doch mit jemandem in New York telefonieren und bist hier kurz vor Helgoland, also mitten auf der See. Wieso geht das da nicht mehr so richtig? Weil da keine Funkmäste mehr verbaut sind. Du brauchst also da noch weitere Sachen, die das dir ermöglichen. Finde ich klasse, hast du richtig gut gesehen. Warum ist Forschung weiterhin nötig? Damit man immer noch was lernt, gut Geld verdienen kann und eventuell so gar einen Nobelpreis bekommen. Donnerwetter, das ist aber schon eine tolle Forschung. Du hast wahrscheinlich gerade die Nachrichten verfolgt mit dem Nobelpreis. Das finde ich gut, ja. Hast du noch einen Grund, warum Forschung wichtig ist? Man lernt was. Für sich selber oder für andere? Für beide. Für sich selber und für andere. Das, was man in der Forschung selber erarbeitet, gibt man an andere weiter. Ja, zum Beispiel hat letztens einer einen Impfstoff gemacht und damit Leben gerettet. Das hast du aber toll beobachtet, muss ich sagen. Hast du schon mal Beiträge von Radio DRC gehört? Nein. Wir machen jetzt gerade eine Sendung und das wird vermutlich dann weltweit zu hören sein, was du mir sagst. Ich hoffe, das macht dir Spaß, dass andere Leute deine Stimme hören und deine Antworten hören. Wir hatten vorhin gesprochen, dass man von einer Station, die sehr hoch oben ist, weit entfernte Signale hören und auch diese Station erreichen kann. Warum ist das so? Weil diese Funkstrahlung erst später halt nach unten geht und man so halt weiterkommt. Wieso muss die nach unten gehen? Damit die um die Erde rumkommt. Die Erde ist ja eine Kugel. Bedanke mich bei dir, Kimi. So Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Liebe DX-Freunde und Funkamateure, haben Sie schon mal so ein Zeichen gehört? Nun, das gibt es tausendfach jeden Tag. Es ist ein Zeitzeichen. Es wird nach wie vor von vielen Rundfunksendern ausgestrahlt, um die exakte Zeit anzugeben. Aber wussten Sie auch, dass die Aussendung von Zeitzeichen mit einer der allerersten Funkanwendungen überhaupt war? Die Geschichte des Zeitzeichens geht bis auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Die Funktechnik steckte noch in den Kinderschuhen, doch sie hatte in der Schifffahrt bereits ihre ersten Nutzer. Und in ihrem Gefolge formte sich sehr bald ein weiterer Funkdienst, den es genau wie den Seefunk bis heute gibt, die Verbreitung hochgenauer Zeitsignale über Funk. Warum war gerade der Zeitfunk einer der ersten Funkanwendungen überhaupt? Nun, weil der Nutzen speziell für die Seefahrt enorm war, denn auf hoher See braucht man für die Ermittlung eines eigenen Standorts und als Grundlage jeder Navigation die genaue Zeit. Während die Bestimmung des Breitengrades, auf dem man sich aktuell befindet, über die Messung der Zenithöhe von Sonne und Gestirnen schon in der Antike bekannt war, gab es aber lange Zeit kein Verfahren zur hinreichend genauen Ermittlung der geografischen Länge. Erst im 18. Jahrhundert gelang es, Uhren zu konstruieren, deren Gangabweichung auch bei ständigem Wellengang und wechselnden Klimazonen nur wenige Sekunden pro Tag betrug. Diese erlaubten dann endlich die Bestimmung der genauen geografischen Länge über den Vergleich der lokalen Uhrzeit mit derjenigen eines Referenzortes. War beispielsweise der höchste Sonnenstand erreicht und die Referenzuhr zeigte 14 Uhr an, dann musste man sich 30 Grad westlich des Ausgangsortes befinden. Daher war das exakte Stellen dieser Borduhren schon vor dem Ablegen eines Schiffes eine sehr wichtige Aufgabe. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Funktechnik aufkam, lag es natürlich nahe, diese neue Möglichkeit auch im Dienste der Schiffsnavigation einzusetzen. Die ersten 20 Jahre der Funkgeschichte gab es zwar nur Morsen, aber das reichte für die Verbreitung von Zeitzeichen völlig aus. Und für das genaue Stellen der Borduhr brauchte es jetzt keinen Hafen mehr. Das erste per Funk übertragene Zeitzeichen wurde 1907 von der Camperdown Signal Station ausgestrahlt, die sich nahe Halifax an der kanadischen Ostküste befand. Bald schon machte man sich Gedanken über ein länderübergreifendes System zu einem standardisierten Weltzeitzeichen. Immer mehr Sender fügten in den folgenden Jahren Zeitsignale zu ihren Aussendungen hinzu. Schließlich kam es zum Aufbau der ersten speziellen Zeitzeichensender, also von Stationen, die einzig der Verbreitung der genauen Uhrzeit dienten. Der erste echte Zeitzeichensender kam 1923 in die Luft. Er hatte das Rufzeichen 9 Charlie Charlie und sendete auf Welle 275 Meter, das war 1090 Kilohertz. 1928 wurden diese Versuchssendungen in einen regelmäßigen Dienst überführt, der dann später auch die Frequenzen 7353 kHz und 3333 kHz nutzte. Das Rufzeichen änderte sich zunächst in Victor Echo 9 Charlie Charlie, dann in Victor Echo 9 Oscar Bravo. Merken Sie was? Diese Rufzeichen sind identisch mit heutigen kanadischen Amateurfunkrufzeichen. Das ist höchst interessant. Ab dem Jahr 1933 begann dann auch eine Zeitzeichenaussendung auf einer dritten Frequenz, nämlich 14.705 kHz. Zudem waren nun Quarzoszillatoren verfügbar. Sie führten zu einer deutlichen Verbesserung der Genauigkeit der Sendefrequenzen. Dadurch wurde neben dem Zeitsignal, das damals noch von Pendeluhren kontrolliert wurde, nun auch die Sendefrequenz als exakter Standard nutzbar, etwa zum Kalibrieren von Empfängern. Seit 1959 wird diese Sendefrequenz vom selben Uhrnormal abgeleitet wie die Uhrzeit selbst und erreicht damit eine beeindruckende Genauigkeit. Damit war der Dreiklang der Frequenzen komplett, der von 1938 bis heute rund um die Uhr unter dem Rufzeichen Charlie Hotel Uniform ausgestrahlt wird. Die heutigen Frequenzen liegen noch immer in der Nähe des Ursprungs, nämlich auf 3330, 7335 und 14670 kHz. 1967 hat man das Quarz-Zeitnormal auf die neue Technologie der Cäsium-Atomuhren umgestellt. Das bewirkte eine nochmalige, erhebliche Verbesserung der Gangabweichung auf heute 10 hoch minus 13, also einem theoretischen Fehler von einer Sekunde in 317.000 Jahren. Über die Kurzwelle lässt sich diese Genauigkeit natürlich bei weitem nicht transportieren. Die ständige Änderung der Länge des Signalwegs zwischen Sender und Empfänger, die durch die Dynamik der Ionosphäre verursacht wird, lässt sie ständig herumwabern und erzeugt eine Art Doppler-Effekt im Bereich von Millisekunden. Nach Angaben der Betreibergesellschaft kommt man nach dem Wegrechnen der Ionosphärenverzögerung trotzdem noch auf eine maximale Abweichung von kleiner einer Millisekunde, entsprechend 10 hoch minus 3, bei stabiler Ausbreitung in der Ionosphäre sogar kleiner 100 Mikrosekunden. Das reicht für Alltagsanwendungen und für die Navigation vollkommen aus, aber nicht mehr für wissenschaftliche Zwecke. Vielleicht noch ein paar Worte zur Sendetechnik der CHU-Zeitzeichensender. Diese befinden sich in Barrhaven, Ontario, 15 Kilometer vom Zentrum der Stadt Ottawa entfernt. Startete man in den 1930ern mit lediglich 10 Watt Sendeleistung, kommen heute weit stärkere Sender zum Einsatz. Auf 3 und 14 MHz betragen die Ausgangsleistungs jeweils 3 kW, auf 7 MHz sind es 5 kW. Gesendet wird an Vertikalantennen. Etwas exotisch ist die Modulationsart H3E. Das ist ein Träger und ein Seitenband. Hier das obere, doch sie erleichtert das Aufnehmen der jeweils kurz vor der vollen Minute gesendeten Stationskennung und Zeitinformation in normaler Sprache. Diese Zeitansage wurde bereits 1952 eingeführt, sie erfolgt in englischer und französischer Sprache und ist gemäß dem internationalen Usus in der Weltzeit UTC. In der Sekunde 31 bis 39 sendet CHU außerdem noch eine maschinenlesbare Zeitinformation im Telefonmodemformat Bell 103, das ist FSK 2025, asynchron mit 300 Bits pro Sekunde. Seit 2020 steuern drei direkt am Standort des Senders betriebene Atomuhren die Sendefrequenzen und das Zeitsignal. Sie werden kontinuierlich mit den Mutteruhren im Zeitlabor des NRC in Ottawa verglichen, die die offizielle kanadische Zeit festlegen. CHU ist nicht die einzige Zeitzeichenstation. Noch bekannter dürften WWV und WWVH aus den USA sein. Das Besondere an den Kanadiern ist aber, dass sie ganz in der Nähe der wichtigen Amateurfunkbänder 80, 40 und 20 Meter ausstrahlen und daher schon immer auch eine höchst zuverlässige Indikatorstation für die Kurzwellenausbreitung zur amerikanischen Ostküste sind. Ich wünsche Ihnen alle Zeit genügend Zeit. Bedanke mich für Ihr Interesse. Eva Maria, DG9 MFG. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. With voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're fixed out on sensation, like you're under sedation. Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter darc.de. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Der Herbst ist in vollem Gange, damit auch die Primetime des Jahres auf der Kurzwelle und das Wetter wird schlechter. Alles Gründe, um mal wieder in die Funkbude zu gehen, die Funkgeräte abzustauben, die Endstufen anzuheizen und sich auf die Jagd nach rarem DX zu machen. Und von dem gibt es momentan so einiges. Diverse Großexpeditionen elektrisieren gerade die DX-Jäger und bieten reichlich Abwechslung im Geschäft. Und für die aktuelle Ausbreitungsprognose sorgt dafür nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit einem genauen Blick auf die Verhältnisse in der Ionosphäre. Seit Anfang September, wo der solare Flux bis auf 130 Einheiten abgesunken war, hat die Sonnenaktivität wieder eine ansteigende Tendenz. In der letzten Woche waren es 160 bis 170 solare Fluxeinheiten. Der 30-Tage-Durchschnitt der Sonnenflecken-Relativzahl hat wieder 150 erreicht und liegt damit weiterhin ein ganzes Stück über dem, was man dem aktuellen Zyklus ursprünglich zugetraut hatte. Die im Moment im Pazifikraum operierenden DX-Speditionen haben uns dann auch gezeigt, was solche Bedingungen möglich machen. Whisky 8 Sierra aus Swains Island lieferte tageweise, vor allem am Vormittag, frappierend laute Signale auf 17 und 15 Meter und das bei einem Signalpfad, der fast genau über den Nordpol verläuft. Die Sonne pumpt also weiter und immer mehr Energie in die Ionosphäre. Mal sehen, was da noch alles kommt. Die Flairtätigkeit auf unserem Zentralgestirn ist weiter moderat, sodass das Erdmagnetfeld die meiste Zeit ruhig bis angeregt war, ab der Wochenmitte sogar sehr ruhig. Die Muff überstieg an allen Tagen 35 MHz und an manchen sogar 40 MHz, mit einem unüblichen Maximum um 9 Uhr UTC. Damit waren alle oberen Bänder bis hin zum 10-Meter-Band tagsüber nutzbar. Aber die Ruhe täuscht etwas. Eine aktive Region auf der Sonnenrückseite verursachte am Mittwoch einen koronalen Masseauswurf, der es in sich hatte. Von dem bekommen wir natürlich nichts ab, er ging ja sozusagen nach hinten los. Die auslösende Region kommt an diesem Wochenende in unser Sichtfeld und sorgt dafür, dass die Sonnenaktivität hoch bleibt. Und damit die Bedingungen anhalten gut, mit einem weit offenen 10-Meter-Band. Nur Stoßfronten im Sonnenwind können da tageweise Wasser in den Wein gießen. Bei einem koronalen Masseauswurf, der sich am Donnerstag ereignet hat, ist unsicher, ob die Plasmawolke die Erde trifft. Sollte sie es tun, dann wird es an diesem Wochenende unruhig bis leicht stürmisch werden. Trotz abschnittsweise unruhiger Magnetik sind das prima Bedingungen, zumal ja auch einige der ganz großen Conteste anstehen. Nächstes Wochenende zum Beispiel der Worked All Germany Contest. Man darf also gespannt sein, was da so alles gehen wird. 10 Meter öffnet bereits kurz nach Sonnenaufgang und hält häufig bis ein oder sogar zwei Stunden nach Sonnenuntergang durch. 14 MHz bleibt bis mindestens Mitternacht offen und es kann durchaus auch noch etwas länger gehen. Am Vormittag herrschen auf 10 Meter gute Fernostbedingungen, dann geht es auch über den langen Weg nach Australien und Neuseeland. Bis zum 7. November ist der Meteorschwarm der Orioniden aktiv, der sich wie die Eta Aquariden im Mai aus den Hinterlassenschaften des Halleyschen Kometen speist. Das ungewöhnlich breite Maximum liegt zwischen dem 19. und 23. Oktober mit einer erwarteten Fallrate von 20 pro Stunde. Dieses Jahr ist sogar mehr möglich, weil man bei diesem Schauer einen 12-jährigen Zyklus vermutet. Diese Sendung hat einen 7-Tage-Zyklus, also hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Erneut mit interessanten Themen rund um den Amateurfunk. Bis dahin, good DX! Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt.